Kart Kanone und der Mob ist weg. Kart Kanone und der Mob ist weg. Kart Kanone und der Mob ist weg. Wir sind Genetik, niemand kann uns das Wasser reichen. Und für Bier tun wir alles. Aufhören, aufhören, aufhören. Kart Kanone und der Mob ist weg. Kart Kanone und der Mob ist weg. Kart Kanone und der Mob ist weg. Wir sind geil, wir sind Genetik in Ragnarok. Niemand kann uns das Wasser reichen, aber für Bier tun wir alles. Auffüllen, auffüllen, auffüllen. Kart Kanone und der Mob ist weg. Kart Kanone und der Mob ist weg. Kart Kanone und der Mob ist weg. Wenn Rufus die Kanone abfeuert, ist das Bällchen so schnell, dass es dir die Kleider vom Leib reißt, wenn das Bällchen bei dir vorbeikommt. Schon mal gesehen? Ne nackte Halbprist, man hat die große Hupen. Wir sind Genetik, wir feuern Bällchen ab und der Mob ist weg. Digga, der Mob in der Besenkammer ist weg. Lol, WTF? Sowas kann ja nur von RP Rufus kommen, what the fuck? Wir sind Genetik, wir sind so geil, dass keiner und jemals das Wasser reichen kann. Aber für Bier machen wir alles. Rufus hat in der Besenkammer so einen langen Schlauch. Damit kreidet er als Genetik das Loot auf.